Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. So, look, why do I go through Romans 8? Schau, warum gehe ich durch Römer 8? I think maybe it might have to do with my childhood. Vielleicht hat es mit meiner Kindheit zu tun. Because my father memorized the whole chapter of Romans 8. Mein Vater lernte das ganze Kapitel Römer 8 auswendig. And since I was a child, I kind of had a deep interest in that chapter. Seit Kind habe ich großes Interesse an diesem Kapitel. Now I do understand that you can never take a chapter out of the context of the whole letter. Ich weiß, dass man nicht ein Kapitel aus dem Kontext eines ganzen Briefes nehmen kann. This I understand very clearly. Das weiß ich sehr, sehr gut. So, when I say I love the Romans chapter 8, it's not saying that I'm going to take this chapter out of the context. Wenn ich sage, dass ich Kapitel 8 liebe, heißt es nicht, dass ich das Kapitel aus dem Kontext nehme. But that's how they divided it, people, so that we could find things. Doch, so haben Leute die Aufteilung gemacht, dass wir Dinge finden können. But you know, whether the chapter is divided correctly or not, that's what the scholars did and that's how we leave it. Ob die Kapitel richtig aufgeteilt sind oder nicht, die Gelehrten haben es so gemacht und so lesen wir es. But I am not sure if there is a single richer chapter in the Bible than that chapter. Aber ich bin nicht sicher, ob es in der Bibel ein einziges reicheres Kapitel gibt als dieses Kapitel. You have some of the best theology right there. Genau da hast du einige der besten Theologien. So let's start with verse 1. Beginnen wir mit Vers 1. To understand what Paul is saying here, we've got to look at the context, which of course goes back in chapter 7. Um zu verstehen, was Paulus sagt, müssen wir den Kontext verstehen, der auf das Kapitel Römer 7 zurückgeht. So in chapter 7 he's talking about the struggle against the sinful nature. Kapitel 7 erzählt uns den Kampf gegen die sündhafte Natur. You know, he says a famous verse that so many Christians use to justify their struggle against sin. Er sagt diesen berühmten Vers, den so viele Christen nehmen, um ihren Kampf gegen die Sünde zu rechtfertigen. Things I don't want to do, the things I don't do. You see, Paul had the same problem. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Paulus hatte das gleiche Problem. He did not have that problem. Er hatte das Problem nicht. That's what happened when the chapters are divided. Not very smart. Das passiert, wenn die Kapitel nicht sehr geschickt unterteilt sind. Because he literally continues in chapter 8 verse 1 about explaining that struggle. Denn er fährt in Römer 8:1 wortwörtlich weiter, indem er diesen Kampf erklärt. But just so that you understand what verse 1 is talking about, it's talking about the whole struggle with the sinful nature. Aber nur so, dass du verstehst, worüber Vers 1 spricht. Es handelt sich um den ganzen Kampf gegen die sündhafte Natur. It's a Bible verse that many Christians have memorized, so there is therefore now no condemnation. Es ist ein Bibelvers, den viele Christen auswendig gelernt haben. So gibt es jetzt keine Verdammnis. Beautiful. Schön. Look what the Passion says. Schau, was die Passion-Übersetzung sagt. So now the case is closed. Jetzt ist der Fall geschlossen. When I read that, I tell you what, I jumped. Als ich das gelesen habe, ich sage dir, bin ich aufgesprungen. You know why? Weißt du warum? This is what I see. Das ist, was ich sehe. There is a court case. Es gibt einen Gerichtsprozess. And there is an accusation against somebody. Und es gibt gegen jemanden eine Anklage. And all the evidence is on the table. Alle Beweise liegen auf dem Tisch. All the accusation is right there. Alle Anschuldigungen liegen genau da. And then finally the judge takes a hammer and he smashes it on the podium and he says, case is closed. Und schließlich nimmt der Richter den Hammer, schlägt ihn auf das Richterpult und sagt, der Fall ist geschlossen. That means it is finished. Everybody pack your bags and go home. Das bedeutet, es ist beendet. Jeder nimmt seine Sachen und geht nach Hause. You don't need a lawyer anymore and the district attorney. Everybody can go home. Du brauchst keinen Juristen mehr, keinen Anwalt oder dergleichen. Alle können nach Hause gehen. Case is closed. Final verdict. Der Fall ist geschlossen. Endgültiges Urteil. So look at this. Of course, then he goes, there remains no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus, the Anointed One. Schau das an. Römer 8:1 geht weiter. Es gibt keine anklagende Stimme der Verurteilung gegen diejenigen, die in Lebensgemeinschaft mit Jesus, dem Gesalbten, verbunden sind. So what he's talking about? Worüber spricht er? He's talking about regarding your sinful nature, the case is closed. Er nimmt Bezug auf deine sündhafte Natur und sagt, der Fall ist geschlossen. You can have all the evidence in the world that you're a sinner, case is closed. Du kannst alle Beweise der Welt haben, dass du ein Sünder bist, der Fall ist geschlossen. God himself spoke the verdict to the finished work of the cross. You are not a sinner anymore. Gott selber sprach das Urteil durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Du bist kein Sünder mehr. From morning to night, the devil can point at you and say, "Look what you did. You're a sinner." Von morgens bis abends kann der Teufel auf dich zeigen und sagen, schau, was du getan hast. Du bist ein Sünder. God says, case closed. Gott sagt, Fall geschlossen. You're not a sinner. Du bist kein Sünder. Your sinful nature has been destroyed. Die sündhafte Natur wurde zerstört. And there is no accusing voice in the world that I will ever listen to. Und es gibt keine anklagende Stimme in der Welt, der ich jemals zuhören will. This thought for me is so incredible. Für mich ist dieser Gedanke so unglaublich. No matter what happens when you stand before God, God will not reopen the case. Egal was passiert, wenn du vor Gott stehst, wird Gott den Fall nicht wieder eröffnen. Your sinful nature has been dealt with and every single sin past, present and future has been wiped out. Mit deiner sündigen Natur wurde aufgeräumt und jede einzelne Sünde aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wurde ausgelöscht. The devil is nothing but a liar and a deceiver. Der Teufel ist nichts anderes als ein Lügner und Betrüger. But look at this. Schau das an. We as Christians have been so arrogant. Wir Christen waren so arrogant. To reopen a case that God himself closed through Jesus Christ. Einen Fall wieder zu eröffnen, den Gott selber durch Jesus Christus geschlossen hatte. Oh, I'm just a sinner saved by grace. Ich bin nur ein Sünder durch Gnade errettet. Case closed. Fall geschlossen. Oh my God, you know, we commit a sin and then we need 3 days of wallowing into it in self-pity and feeling rotten. Wir begehen eine Sünde und brauchen dann 3 Tage, uns selbst zu bemitleiden und haben ein schlechtes Gewissen. Case is closed. Der Fall ist geschlossen. Is sin a good thing? Ist Sünde eine gute Sache? Never and a million times never. Niemals und millionenfach nein. But even though if you commit a sin right now, that does not reopen the case before God. Sogar wenn du gerade jetzt eine Sünde begehst, wird dies den Fall vor Gott nicht wieder neu eröffnen. Because the case was closed, not because you brought all the evidence and justify yourself before the judge. Der Fall wurde geschlossen, nicht weil du und all die Beweise und Rechtfertigungen vor den Richter gebracht hast. Always remember that. Erinnere dich immer daran. Look what Paul says, there is no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus. Schau, was Paulus sagt. Es gibt keine anklagende Stimme der Verurteilung gegen diejenigen, die in Lebensgemeinschaft mit Jesus sind. It's Jesus who closed the case for you. Jesus hat für dich den Fall geschlossen. So it doesn't really matter what you do. Your good works never close the case. Es spielt nicht wirklich eine Rolle, was du tust. Deine guten Werke schließen nie den Fall. You're fasting and you're praying and being such a sweet Christians never closed any case. You're fasting and praying and being a sweet Christian. Dein Fasten, dein Beten und dass du so ein lieber Christ bist, hat nie irgendeinen Fall geschlossen. You know what closed the case? Weißt du, was den Fall geschlossen hat? These words. Diese Worte. It is finished. It's case closed. Es ist vollbracht. Fall geschlossen. So we are in life union with Jesus by faith, not by anything we've ever done. Durch Glauben sind wir in einer Lebensgemeinschaft mit Jesus, nicht durch irgendetwas, das wir jemals getan haben. Ah, Reinhard believes once saved, always saved. Ah, Reinhard glaubt, einmal gerettet, immer gerettet. Let me tell you what Reinhard believes. Ich sage dir, was Reinhard glaubt. Reinhard believes that the finished work of the cross is more powerful than anything you can ever do or not do. Reinhard glaubt, dass das vollbrachte Werk am Kreuz mehr Kraft hat als alles, was du je tun oder nicht tun kannst. And what makes it work in your life is trusting in it. Was es in deinem Leben funktionieren lässt, ist darauf zu vertrauen. So as you put your trust in what Jesus did on the cross, the case can never be reopened again. Wenn du vertraust, was Jesus am Kreuz getan hast, kann der Fall nie wieder geöffnet werden. Case closed. Fall geschlossen. See you tomorrow. Sehe dich morgen.